Transparenz für die Ohren. Damit wir möglichst viel Zeit haben. Jo. Die Aufnahme ist gestartet. Guten Abend allerseits. Ich darf euch herzlich begrüßen zur heutigen Bufo-Sprechstunde. Das letzte Mal haben wir ja die Strukturen ein bisschen verändert, haben geschaut, dass wir das Ganze eher gesprächsweise machen. Ich habe bisher Rückmeldungen bekommen. Die einzige Rückmeldung, die ich weitergeben kann, war, dass die Berichte der Bufos möglicherweise nicht unbedingt politisch sein müssen, dass die Bufos, wenn sie denn möchten, auch etwas anderes berichten. Das gebe ich einfach mal so weiter und lasse so stehen und würde vorschlagen, dass jetzt zunächst mal die anwesenden Bundesvorstände etwas erzählen. Bitte schön, Sekor. Jo, ich war am vergangenen Wochenende ein bisschen unterwegs, hatte Marc dabei. Wir waren in Berlin bei der Demo vorm Willy-Brandt-Haus, um eine letzte Chance zu nutzen, die Teilnehmer des SPD-Konvents von einem Nein zur Vorratsdatenspeicherung zu überzeugen. Sie haben sich nicht überzeugen lassen. Wie wir inzwischen wissen, waren 60% der anwesenden Teilnehmer dafür. Das zeigt mir zumindest aber, dass auch in der SPD keine geschlossenen Reihen für die Totalüberwachung aller existieren. Das ist so ein kleiner Lichtschimmer am Ende dieses SPD-Tunnels. Aber letztendlich bleibt es dabei, die Vorratsdatenspeicherung ist auf dem Weg. Und wir haben noch die Sommerpause Zeit, um etwas dagegen zu tun. Ich würde diese Gelegenheit hier an der Stelle gleich gerne nutzen, um für eine kleine Aktion Werbung zu machen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Mitglieder der Piraten immer dann begeistert bei der Sache sind, wenn es darum ging, auf die Straße zu gehen und Unterschriften für oder gegen etwas zu sammeln. Wir hatten in der Vergangenheit mehrere solcher Aktionen und es war jedes Mal spürbar ein Aufbruch da. Und ich glaube, die Vorratsdatenspeicherung ist eine geniale Möglichkeit, um genau das zu nutzen. Wir haben bis zum Ende der Sommerpause, also Mitte September, Zeit, um Menschen auf der Straße auf das Thema aufmerksam zu machen. Und wir wollen das mit Unterschriften tun. Das Ziel ist, bis Ende September oder Mitte September 100.000 Unterschriften in Deutschland zu sammeln. Das klingt im ersten Moment relativ viel, ist aber eine überschaubare Zahl, wenn man es runterbricht auf einzelne Stammtische oder einzelne Kreise und Gebiete. Wir haben dazu ein bisschen was vorbereitet. Es gibt eine Wiki-Seite, von der mir gerade einfällt, dass ich vergessen habe, sie noch mit Inhalt zu befüllen. Aber es ist ja ein Wiki, das heißt, Mitglieder können da sich austoben und die Seite hübsch machen. Es gibt ein Formular. Dieses Formular kann man runterladen, ausfüllen, 10 Unterschriften zusammenbringen und an die Bundesgeschäftsstelle schicken. Wir sammeln die dort, werden regelmäßig Zwischenstände veröffentlichen und gucken, dass das Ganze ein bisschen Hand und Fuß hat. Das ist das, was wir zum Thema Vorratsdatenspeicherung die nächsten Wochen machen könnten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn diese Aktion von möglichst vielen Leuten mitgetragen wird, um sie zum Erfolg zu machen. Dankeschön, Sekor. Machen wir gleich weiter mit Christos. Ja, ich war am Freitag auf einer Veranstaltung in Telcho. Das war so eine kubanische Nacht von den Stadtverordneten dort. Das fand ich ganz, ganz interessant. Dann war ich am Samstag ebenfalls bei dieser No-VDS-Veranstaltung vor dem SPD-Kontakt. Danach war ich auf dem Straßenfest. Da wurden wir eingeladen von einem AGH-Mitglied, der das mitorganisiert hat. Kreuzberg, glaube ich. Später sind wir auf den LPT gegangen von Brandenburg. Am darauffolgenden und abends haben wir halt noch mit ein paar Leuten gesprochen. Also am darauffolgenden Tag war ich ebenfalls auf dem LPT in Brandenburg. Und später war ich in die Toten kommen von Zentrum für politische Schönheit, die das organisiert hat. Da waren ungefähr 10.000 Leute, 15.000, weiß ich nicht. Ich habe der Flaschenpost ein paar Stichworte gegeben, die haben einen Artikel daraus gemacht. Da wurde Johannes Bonada verhaftet. Da waren so, also die Stimmung, also ihr müsst euch das so vorstellen, da sind 10.000 Leute gegangen. Ja, mein Gott, da ist ein Zaun halt umgefallen. Da sind sie auf die Wiese gegangen und da haben die ein paar Gräber gegraben. Ob das jetzt gut oder schlecht war egal. Die Symbolik fand ich ganz witzig. Dieser Trauermarsch war für die Toten im Mittelmeer, die seit 2000 gestorben sind. Das sind an die 25.000 Leute gewesen. Was danach halt passiert ist, ist, dass die Polizei da relativ heftig reagiert hat. Also die haben nicht damit gerechnet, dass ungefähr 10.000 Leute kommen, sondern die hatten eine 200-Schaft. Und solange es nur 200 Polizisten waren, war auch alles ruhig. Kaum waren mehr Polizisten da. Zum Schluss wurde versucht, dass das Ganze eingekesselt wird. Was ich halt erlebt habe, was ich nicht so schön fand, war, dass vor meiner Nase ein Journalist da irgendwie verhaftet wurde. Ein anderer Journalist wurde zusammengeschlagen. Der kam aus Kairo. Den haben wir als Partei auch Unterstützung, juristische Unterstützung angeboten. Die hat er auch angenommen. Und dieser Journalist kommt eigentlich aus Kairo. Und er wusste gar nicht, was er hier machen soll. Aber wir als Piraten helfen ja gern. Ich weiß nicht, ob ich da noch weiter was erzählen darf. Ich weiß nicht, wie es juristisch aussieht. Und grundsätzlich war das so mein gestriger Tag. Ich war auch relativ platt. Bin, glaube ich, um 12:30 nach Hause gekommen. Nach ungefähr 8 Stunden Demo und LPT und Autofahrerei. Und ja, das war so meine letzten Tage. Wenn es Fragen dazu gibt, bitte. Kurze juristische Antwort: Wenn die Polizei Scheiße baut, dann kannst du alles erzählen, solange es der Wahrheit entspricht. Fragen würde ich vorschlagen, machen wir wieder hinterher, damit wir dann auch schön ins Gespräch kommen und machen dann weiter mit der Hermine. Aber du musst die nicht einzeln, also du musst die Vorstandsmitglieder hier nicht einzeln abfragen. Wie gesagt, es darf ruhig mehr plaudern als eine Sitzung sein. Okay, habe ich das letzte Mal gesagt. Also wenn einer was sagen will, dann soll Mikro stellen. Ich sitze am liebsten da und esse hier meine Kirschen. Und gehst aufs Wunderbar. Telefon. Also, dann macht einfach mal und ich sage jetzt erstmal nichts mehr. Ja, gut, dann versuche ich das mit dem Plaudern. Mein Wochenende war nicht annähernd so spektakulär wie das von Sekor und Christos. Ich hatte ja bei der letzten Bundesvorstandssitzung am Donnerstag angekündigt, dass ich ein bisschen Privatzeit brauche, weil ich in letzter Zeit sehr viel für die Partei gemacht habe. Kommt vor, dass ich so alle 5 bis 8 Wochen mal Chief of Engineering bin bei Captain Stegi und seiner tollkühnen Crew, so auch am Sonntag. Und das war so meine private Pause. Seit heute titsche ich wieder im Dreieck für die Partei im Sinne von Web-to-Print-Konzept für den P-Shop und viele, viele andere tolle Sachen, die hoffentlich bald umgesetzt werden. Wie sieht es beim Rest des Vorstands aus? Möchte noch jemand was dazu sagen, was am Wochenende so war oder die letzten Tage oder ist? Jetzt habe ich alle vergrault. Ich sage jetzt nichts. Ja, das meiste wurde ja schon angesprochen. Die VDS-Demo und das Motzstraßenfest, da haben wir den Infostand besucht und wir haben gelernt, dass die Leute dort nicht wollen, dass man es das Motzstraßenfest nennt. Und dann waren wir halt noch beim LPT in Brandenburg kurz und konnten da den 20-jährigen Raoul beglückwünschen, dass er hier Vorsitzender in Brandenburg geworden ist. Jo, ich habe noch einen Nachtrag zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Aktion läuft unter dem Hashtag StoppVDS. Es gibt eine Wiki-Seite, deren Link ich gleich mal in den Chat hier poste. Und es gibt auch ein Formular, das man auf dieser Wiki-Seite verlinken könnte. Also wenn jemand sich bemüßigt fühlt, die Wiki-Seite hübsch zu machen, den Formular-Link schicke ich gleich noch mit dazu. Dann würde ich Bim fragen, ob er die Moderation wieder übernehmen will. Es gibt Fragen am Saalmikro. Aber sehr gut, das mache ich doch super gern. Also im Pet-Chat steht ja auch irgendwas von Formalfick. Wir müssen halt schauen, dass man das so findet. Also Holger und dann Solsken. Holger, wenn du fertig bist, dann gehst einfach und dann käme die Solsken dran und dann schauen wir mal, dass wir das mit möglichst wenig Moderator hinbekommen. Holger, bitteschön. Okay. Ich habe eine Frage an den Michael Ebner. Ich hätte organmäßig was für den BPT zu klären. Soll ich dich anrufen? Ich hatte dir mal eine E-Mail geschickt. Wie machen wir das? Holger, du bist jetzt gerade nicht mehr zu verstehen. Ups, Jetzt, wo ist das Problem? ich bin heute wahrscheinlich auch nicht toll. Ja, Michael, du bist genauso schlecht zu verstehen. Nein, du bist noch schlechter zu verstehen als Holger vorhin. Schick mal ein, also ruf mich einfach an, aber nicht heute Abend, bitte. Okay, Holger. Ich schicke dir die Handynummer von Michael per DM-Nachricht oder was auch immer, falls du sie nicht haben solltest. Oder hast du sie? Nein. Ich schicke sie dir. Okay, vielen Dank. Na klar. Guten Abend. Ich habe nur eine Frage zu dieser Aktion VDS. Ist dir bekannt, Stefan, dass nächste Woche ist am Mittwoch, ich habe nur kurz mit Patrick Breyer gesprochen heute, da soll ein Mumble auch irgendwie stattfinden, kommenden Mittwoch, wo es auch so um Aktionen zur VDS und so gehen soll und nur, dass das nicht aneinander vorbeiläuft und man da vielleicht auch irgendwie zusammenkommt und das auch am nächsten Mittwoch nochmal kommuniziert wird, die Sache, die du heute erzählt hast, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, inwiefern das miteinander verbunden ist. Mittwoch jetzt, diese oder nächste Woche? Nächste Woche, so habe ich Patrick verstanden. Okay, ich habe mit Patrick am Freitag deswegen telefoniert. Und also Patrick weiß von der Aktion und ich bin aber nächste Woche Mittwoch nicht mehr da, da habe ich Urlaub. Demzufolge werde ich da nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, dass es nicht aneinander vorbeiläuft. Okay, super. So, möchte denn noch jemand gerade dem Bufo irgendwas fragen oder etwas sagen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich ins Pad gehen und dann die insoweit nachrangigen Fragen bzw. Statements immer vorlesen und dann dem Bufo bitten, was dazu zu sagen. Gut, am Saalmikro steht keiner. Dann fange ich an im Pad Zeile 15. Viele ausgetretene bzw. austrittswillige SPDler suchen nach dem VDS-Debakel eine neue politische Heimat. Hier wird auch die Piratenpartei genannt, allerdings eher im Sinne von Zitat, Netzferne Themen schwach besetzt, Zitat Ende, oder von der Ferne sieht es bei denen abseits von Netzthemen mau aus. Beispiele, dann kommen Twitter-Links. Was hält der Bufo von einer Kampagne, um solche von der SPD enttäuschten Leute für die Piraten zu rekrutieren? Dazu müsste allerdings klargemacht werden, dass wir eben nicht nur für Netzthemen stehen und dass durch die fortschreitende Digitalisierung und globale Vernetzung alle Lebensbereiche betroffen sind. Ich finde so eine Aktion grundsätzlich sehr charmant, vor allen Dingen, wenn wir sie über unsere Social-Media-Kanäle auch tatsächlich verbreiten, weil das etwas ist, was sich im Netz tatsächlich wahrscheinlich toll machen lässt und auch für entsprechenden Wirbel sorgen wird. Was ich aber nicht glaube, ist, dass es tatsächlich sinnvoll ist, jetzt herzugehen und zu sagen, liebe SPDler, wenn ihr von eurer Partei enttäuscht seid, weil die jetzt plötzlich für Vorratsdatenspeicherung ist, dann kommt zu uns, weil wir sind genauso wie die eigentliche SPD nur gegen Vorratsdatenspeicherung. Das ist wenig glaubwürdig und macht in meinen Augen auch keinen großen Sinn. Also wir werden so eine Aktion lostreten. Ich würde aber eher davon abraten, einem SPD-Mitglied zu versprechen, dass er sich bei uns heimischer fühlt als bei der SPD, wenn es um all seine anderen Themen geht. Dazu hat die SPD in der Vergangenheit, nach meinem Gefühl, viel zu oft ihre Wähler verraten, als dass ich jemanden da ernsthaft Hoffnungen machen möchte, dass es bei uns dann genauso ist. Und ergänzend möchte ich hinzufügen, der Bufo freut sich immer über Menschen, die sich irgendwie eine Kampagne ausdenken und uns dabei unterstützen, die umzusetzen. Unbedingt. Gut. Sonst möchte jemand sonst noch was dazu sagen zu dieser Frage, sonst würde ich weitermachen. Und ansonsten möchte ich euch nochmal herzlich einladen, kommt einfach ans Mikro und redet, weil sonst ist es mit dem Plaudern ein bisschen schwierig. Gut, aber um die Zeit zu überbrücken, würde ich dann weitergehen. Wir haben in Zeile 17 noch im alten Patch stehen noch unbeantwortete Fragen. Die übergehe ich und gehe jetzt zunächst zu den konkret, also aktuell gestellten Fragen und darf bitten, Diskussionen nicht im Pad zu führen, wenn man diskutieren will, im Pad-Chat und noch besser mit dem Bundesvorstand am Saalmikro. In Zeile 18 hätten wir, den kompletten Samstag über war auf der Piraten-HP, also Homepage, nichts zum SPD-Konvent zu lesen. Woran lag das? Gute Frage. Wir haben am Samstag im Laufe des Nachmittags eine Pressemitteilung dazu vorbereitet und einen Blogpost. Dass das nicht früher passiert ist, lag vielleicht auch daran, dass wir unterwegs waren und demzufolge da nicht näher oder zeitnäher drauf eingehen konnten. Allerdings muss ich zugeben, dass wir durchaus damit hätten rechnen können, dass es ein entsprechendes Ergebnis gibt und wir da auch etwas vorbereiten hätten können. Aber das müssen wir halt in der Zukunft dann einfach einen Ticken besser machen. Okay, gut. Jetzt haben wir momentan keine aktuellen Fragen mehr und auch niemanden. Ja? Super, dann können wir Feierabend machen. Also zahlen und gehen. Letzte Runde. Nach 18 Minuten, ich mache jetzt noch nicht den letzten Aufruf, sondern tatsächlich könnte ich mal das andere Pad aufrufen. Da war noch die eine oder andere Frage drin, die von Interesse ist, und zwar nicht von Interesse von Elendstouristen, sondern schon sinnvoller. Ich kann schon alle was fragen, Leute. Oder sollen wir uns jetzt hier einfach unterhalten? Ganz kurz. Ist Sascha hier? Nee, ne? Wie ist eigentlich so das Wetter in Neumarkt? Passt. Also noch ist es okay, allerdings sieht es danach aus, als würde es gerade ein bisschen schlechter werden. Du meinst, wenn keine Fragen kommen, dann bespaßen wir uns. Ja, genau. Also hier in Kerpen, ne, wie man das so schön sagt, war heute den ganzen Tag Regen und eigentlich arschkalt. Hermi, du hast einen Antrag gestellt. Übrigens fällt mir gerade an, wenn ich dich im Apparat hier schon habe, über 3000 irgendwas. Du hast auch schon abgestimmt. Ja, habe ich, weil ich wir haben nicht so viel Geld drin in diesem Budget. Letzten Endes ist mir das egal, aus welchem Budgettopf das kommt. Also wenn ich mir das Budget suchen muss, dann hätte ich halt gerne irgendwie ein monatliches Update mit allen Kontoständen zu allen Budgets, damit ich mir da irgendwie was Besseres ausdenken kann. Grundsätzlich können wir das von mir aus auch als Krediterweiterung für den P-Shop machen, wie auch immer, aber ja. Ich wollte es ja nur erwähnt haben. Ansonsten kriegst du gerne ein Ja, aber das eine Öffentlichkeitsteiler hat, glaube ich, noch niemand so viel. Herzlichen Dank fürs Lob, Captain Leto. Ja, soll ich vielleicht auch noch mal was zur Bespaßung machen und mal wieder so ganz formalfickmäßig irgendeine Frage vorlesen? Ich glaube, ich mache das, wenn da keiner was sagt. Oder möchte jemand kurz den Witz sagen? Oder du hast Fragen im Pad. Ja, tatsächlich, super. Das mit dem Wetter hat wohl gewirkt, das war wohl zu langweilig. Ja, es fehlt nur noch eins, nämlich, dass die Leute so direkt ans Mikro kommen. Aber wir kriegen das schon. So, dann sind wir in Zeile 19. Gibt es eine Aufstellung, was die Grundversorgung durch den BAT enthält? Bezug ist der Antrag der SMs auf den BPT. Ja. Kann ich gleich einen Satz dazu sagen? Auch wenn ich nicht Schatzmeister bin, es soll ja im Prinzip diese Kommission in Anführungszeichen eingesetzt werden, die aus den Landesschatzmeistern besteht. Und die legt eben genau fest, was diese Grundversorgung ist. Also die ist im Moment noch nicht definiert, sondern wird eben durch die Landesschatzmeister in Verbindung mit dem Bund dann erörtert und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Korrekt. Christus, du machst irgendwie Geräusche. Ich? Tatsächlich? Nur ein Ping, Christus. Sorry. Keine Ahnung, was hier passiert. Sag mal, hast du da noch einen Nadeldrucker im Hintergrund laufen, oder? Nee, hab ich nicht. Gut. Dann, nachdem der Christus seine Tätowiermaschine abgeschaltet hat, oder, das war jetzt eine Unterstellung, Christus, tut mir leid. Zeile 20 hätten wir noch. Wann wird denn der Bufo die neue Strategie für alle Piraten erörtern, in Klammern, nicht nur für die Teilnehmer der Marina Kassel? Klammer zu. Gute Frage. Gegenfrage, wer kann mir sagen, wie man am besten eine Strategie allen Mitgliedern erörtert? Und es ist jetzt nicht ironisch gemeint, sondern tatsächlich. Außerdem gab es übrigens auch einen Stream. Es war also nicht für einen geschlossenen Personenkreis. Und wenn ich mich recht erinnere, dann ist sogar der Mitschnitt noch bei der SG Video in Bearbeitung und wird irgendwann veröffentlicht werden. Okay, also zur Frage in Zeile 20. Ich weiß es nicht, weil wir im Augenblick das Problem haben, dass wir da keine vernünftige Infrastruktur dazu haben. Aber es wird zumindest irgendwie in den nächsten Tagen mal die Mitschnitte der Slots von der Marina geben. Und die werden wir selbstverständlich verlinken. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, die vielleicht auch im nächsten Newsletter mit einzubringen. Und wir können sie zumindest über unsere Mailinglisten verbreiten. Ja, damit sollten wir eine ganze Reihe von Mitgliedern erreichen. Insgesamt fehlt mir aber da ein bisschen Struktur. Zur Frage in Zeile 21. Gab schon die von Seco angekündigte Zusammenfassung der Marina Castle 5 2015? Ich habe ein Pad angelegt, habe gehofft, dass sich wie von Zauberhand in diesem Pad so ein bisschen stichpunktartig eine Zusammenfassung des Inhalts findet. Das ist leider nicht passiert und aufgrund der mangelnden Ressource Zeit sehe ich auch im Augenblick nicht die Möglichkeit, das zeitnah zu erledigen. Ich würde da fast auf die einzelnen Aufzeichnungen der Slots verweisen, in der Hoffnung, dass wir die kriegen. Tut mir leid, anders kann ich es im Augenblick nicht realisieren. Wenn sich jemand die Mühe machen möchte, ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen, aber alleine schreiben kann ich es nicht. Okay, Dankeschön. Dann kämen wir zur Zeile 22. Ist die Piratenpartei eurer Meinung nach eine progressive Partei mit zwei Links auf OpenDemocracy.net und Wikipedia? Nein. Kommt aus dem Englischen, und das Progressive aus dem Englischen ist ein anderer Begriff als das, was wir im Deutschen haben. Also das ist jetzt eine Falle. Also im deutschen Sinne progressiv Ideen. Christoph, ja? lass es doch einfach dabei. Die Frage ist zu beantworten mit nein, sind wir nicht. Okay. Also wir können gerne darüber diskutieren, aber halte ich für sinnfrei, weil du hast recht. Ja, das ist eine Falle. Das ist einfach nur eine Falle gewesen. Deshalb sagte ich das. Ja, genau deswegen. Okay, dann machen wir weiter mit Zeile 25. Das scheint keine Falle zu sein. Hat es eigentlich irgendeine offizielle Gratulation an Edward Snowden zu seinem gestrigen Geburtstag gegeben? Vor allem im Zusammenhang mit der SPD-VDS. Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht? Frage von Isan. Hatten wir keine? Soweit ich weiß, haben wir es über Social Media rausgeschossen. Schon, ja. Da habe ich es irgendwo gesehen. Aber ich weiß nicht, ob wir auf der Bundes... Doch, hatten wir, ne? Ja. Okay. Also, Antwort, es gab eine, das war wohl dann ein Wahrnehmungsfehler. Kämen wir zu einer Frage am Saalmikro. KS, bitte. Ja, ich hatte vorhin einen Link rein gepostet, und zwar Frage an der WUFO. In NRW, das WDR, hat dort in Duisburg so ein Experiment gemacht. Da waren angeblich auch Pirate eingeladen. Das kam nicht zustande. Ob auf Bundesebene diese Einladung auch bekannt war. Nochmal, welche Einladung? Nein, Moment, ich poste den Link nochmal rein. Ja, das wäre gut, danke. Okay, während Klaus den Link sucht, gibt es weitere Fragen? Ja. Ich hatte den schon an Baum hier ins Ding rein, dass er den ins Pad packt. Moment. Okay, Klaus, brauchst du noch länger, sonst würde ich eine andere Frage schon vorziehen. Klaus hat den Link schon gepostet. Sorry, ich habe es nur nicht gesehen, weil ich den Mumble, das Mumble im Hintergrund hatte. In Zeile 30 im Pad ist er jetzt auch nochmal. Aber kannst ruhig weitermachen, wenn noch andere Fragen sind, wenn dann alles angeschaut haben, brauchen wir ein bisschen, um es durchzulesen. Okay, ganz kurz nochmal zurück zu dem Thema sozialen Brennpunkt. Bei mir ist keine Anfrage angekommen. Wenn, dann müssten wir jetzt wissen, wer da angefragt wurde, weil sowas aus organisatorischen Gründen nicht anzunehmen, ist jetzt schon echt ein bisschen dünn. Ja, ich denke vielleicht mal gerade von der Bundespresse oder aus dem WUFO sich da dahinter klemmen, Stefan, und mal gucken, bei dann einfach mal nachfragen, wenn die Anfrage rausgegangen ist, und vielleicht mal darauf hinweisen, warum da der Bundesvorstand bzw. auch die Presse der Piraten nicht angefragt worden ist. Weil ich nehme an, die waren dann auch nicht informiert, wenn es bei euch nicht angekommen ist. Wir werden mal versuchen, das rauszufinden. Hermi, wolltest du was sagen? Ja, ich habe auch eine Frage. Ich dachte, ich stelle mich mal hier als Saalmikrofon. wen von euch sehe ich denn eigentlich kommenden Samstag in Berlin beim CSD? Die Frage geht auch an den Zuhörerraum. Also ich befürchte, ich werde es nicht schaffen. Wir haben Landesparteitag in Hessen, wo ich gerne hinfahren würde. Und es ist das Treffen der SG Gestaltung. Da würde ich auch gerne vorbeischauen. Aber möglicherweise lässt sich es trotzdem einrichten. Ich habe es noch nicht endgültig geplant. Ist ja erst Montag. Okay, Herbis Frage ist damit beantwortet. KS, bist du soweit durch oder hast du noch eine weitere Frage? Nein, ich bin durch, sorry. Okay, gut, dann haben wir im Moment niemanden am Saalmikrofon stehen und machen dann weiter mit dem Pad. Frage Zeile 32, Mitgliedszahlen auf Kreisebene. Ist da was geplant? Wenn man jetzt den Kontext, es geht darum, dass man eine Statistik veröffentlicht mit allen Mitgliederzahlen aller KVs, verstehe ich jetzt mal. Nö, ist im Moment nicht geplant. Es gibt manche Landesverbände, die das für sich haben, NRW und Bayern zum Beispiel, im Moment nicht geplant, weil irgendwie andere Dinge Priorität haben. Ich kann es immer gerne mal irgendwie auf die To-Do-Liste setzen. Also es gibt den Bericht dazu, die Statistik über alle Gliederungen, die müsste sich theoretisch auch jeder Landesgensek ziehen können. Also wenn ihr dafür euer Land irgendwie eine Auswertung braucht oder so, dann wendet euch doch an euren Landesgensek. Also ich dachte, jetzt ist es sowas Ähnliches, wie wir unter wie Lothar unter finanzen.geratenpartei.de eingerichtet hat oder so, also ohne jetzt explizit die Berichte zu ziehen. Ja gut, der Bericht, der da drin ist, ist halt im Moment auf Landesebene nur. Ja. Und es gibt halt einen zweiten für alle Gliederungen, der im Moment meines Wissens da nicht drin ist. Korrekt. Vielleicht kann man das ändern. Ich gebe es an meinen Lothar weiter. Ah, danke. Okay, dann... Isan, ganz kurz zu deiner, zu deinem Eintrag im Chat. So eine Frage fasse ich grundsätzlich nie erstmal böse auf, sondern tatsächlich als neutrale Nachfrage. Und wenn sich das klären lässt, dann ist das hier genau der richtige Rahmen und der richtige Rahmen dafür. Von daher alles gut. Okay, gut, dann machen wir weiter. Haben jetzt in Zeile 36 eine Frage. Das sind eigentlich drei, die gehören wohl zusammen. Bitte um Darstellung des Presseteams, Organisation etc. Haben wir wieder einen Pressesprecher? Moment, ganz kurz. So, nein, wir haben keinen wirklichen Pressesprecher, aber wir haben mit Olaf einen Beauftragten des Bundesvorstands, der diese Arbeit und diese Aufgabe zumindest vorläufig mit übernehmen wird. Bis wir endgültig geklärt haben, wie wir damit weitermachen, ob wir tatsächlich wieder jemanden einstellen dafür oder ob es eine andere Lösung gibt. Aber im Augenblick macht Olaf das. Das heißt, er ist auch derjenige, der erreichbar ist, wenn die Medien Anfragen an uns schicken. Er hat auch die entsprechende Telefonnummer auf sich geroutet. Das heißt, er ist tatsächlich von außen auch dafür erreichbar. Arbeitet auch den entsprechenden Mail-Eingang ab, übernimmt also den Job. Insgesamt ist das Presseteam jetzt ein bisschen anders organisiert, beziehungsweise vielleicht einen Schritt weiter zurück. Das Presseteam ist jetzt Teil der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben heute festgelegt, dass der Begriff dafür in Zukunft Bundes-PR sein soll, ähnlich wie Bundes-IT, einfach die Infrastruktur des Bundes zum Thema PR. Und da ist das Presseteam ein Teil davon. Wir haben mit Anne jemanden, der ambitioniert Pressemitteilungen und Texte verfasst und sich darum kümmert, dass die auch griffig werden und am Ende fertig sind und verschickt werden. Wir haben mit Ideenwanderer jemand, der sich um die Infrastruktur im Hintergrund und um die Technik kümmert. Wir haben mit BIM jemand, der dafür sorgt, dass Prozesse definiert werden und hinterher mit allem, was er hat, drauf pocht, dass Prozesse auch eingehalten werden. Wir haben mit Sascha jemanden, der sich um Social Media kümmert. Und ich habe die Hoffnung, dass die anderen, die Social Media Inhalte bei uns machen und betreut haben, auch tatsächlich dabei bleiben und weiter mitmachen. Wir werden uns in Ruhe auch das Thema Bundeswebseite dann anschauen. Allerdings ist das nichts, was im Augenblick brennt. Insgesamt läuft das Ganze relativ ruhig, aber zuverlässig inzwischen. Wir produzieren Pressemitteilungen, die veröffentlicht werden. Wir produzieren Content für die Webseite. Das hat am Samstag mit der Demo nicht wirklich super geklappt, aber das war ja mein Versehen. Das hätte ich besser vorbereiten können. Was vielleicht noch interessant ist, wenn jemand Vorschläge für Pressemitteilungen oder für Blogbeiträge hat, wenn jemand möchte, dass wir uns da um irgendetwas kümmern, dass ein Thema wichtig ist oder was auch immer da in dem Bereich eine Rolle spielt, dann ist das Allereinfachste eine kurze Mail an presse@piratenpartei.de. Das ist ein Ticketsystem, in dem wir dann die entsprechenden Anfragen abarbeiten können und das Ganze bekommt damit Hand und Fuß. Gibt es dazu Fragen oder habe ich irgendetwas vergessen oder möchte jemand was ergänzen? Wenn gewünscht, könnte ich das Pad posten, was demnächst im Wiki erscheinen wird. Ich habe die aktuelle Version gespeichert. Ist der Link auch im Zuhörerraum zu sehen? Ich sehe keinen. Okay, der Olaf möchte noch was sagen. Ich poste ihn mal. Ich möchte allerdings sagen, es ist wie gesagt ein Wiki-Eintrag. Wir sind noch nicht so weit gekommen, dass in diesem Pad, das ist öffentlich zugänglich, bitte nicht rumgeschrieben oder sonst irgendwas wird. Das dient jetzt hier wirklich nur der Information. Da vertraue ich mal auf euch. So, Olaf, du warst gerade da. Wolltest du noch etwas ergänzen? Scheint nicht der Fall zu sein. So, ich habe jetzt im Pad gesehen, dass da sehr viele Leute dazugekommen sind und lesen. Aber ich glaube, wir machen mal weiter, oder? Liebe Bufos. Ja. Okay, Gut, dann sind hier Ideen für Abschlussfragen drin. Soweit sind wir jetzt allerdings noch nicht. Dann gibt's in Zeile 46 die Frage, was ist das mit der Einladung der UPs an den Bufo? Könnte jemand den Hintergrund erläutern? Wie ist denn da die Lage? Und ein Link. Also wir haben uns in Bremen mit einem Teil des Vorstands der UPs getroffen und da über die Situation, über das Verhältnis und so weiter gesprochen und haben auch festgestellt, dass es kein Thema ist, das die Vorstände untereinander klären können, sondern das müssen die Mitglieder untereinander besprechen und erörtern. Und dementsprechend haben wir vereinbart, dass es sinnvoll wäre, hier in einem Mumble einen Termin anzusetzen, wo sich Mitglieder der UPs und der Piraten treffen und eben ihre Positionen austauschen zu können, wie es denn gemeinsam weitergehen kann oder ob es eben nicht mehr gemeinsam weitergehen kann. Und da wurde jetzt von seitens des UPI-Vorstandes wurden Termine vorgeschlagen und wir haben uns im Prinzip jetzt auf den 30.06. da geeinigt. Und zu dem Termin laden wir auch entsprechend ein. Also wer da Interesse hat, am 30.06. um 20 Uhr auf dem Mumble-Server der UPIs findet da entsprechend diese Aussprache statt. Und da sind entsprechend die Piraten und die UPIs herzlich eingeladen. Serverdaten wären nicht schlecht. Okay, in Zeile 48 bitte ich zu unterlassen, irgendwelche Anmerkungen zu machen. Das ist keine Frage. Das wäre wirklich sehr nett. Das erleichtert den Moderator, die Dinge etwas weniger formalfähig zu machen. Dankeschön. So, Frage in Zeile 49. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen, Protokolle von der MK15? Ja, es wurden alle Slots, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich aufgezeichnet. Und die Aufzeichnungen werden von Mirko auch noch zusammengeschnitten und online gestellt. Ich kann allerdings im Augenblick nicht sagen, bis wann er das geschafft hat. Da müsste man ihn selber fragen. Okay, die nächste Frage in Zeile 49 bezieht sich direkt auf Bernd, der heute nicht da ist. Deswegen können wir die übergehen. Das Gleiche betrifft die Frage in Zeile 50. In Zeile 51 ist die Frage, findet ihr eigentlich euren Umgang mit Bernd menschlich okay? Ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Ich habe menschlich keine Probleme mit Bernd und ich betrachte ihn immer noch als Freund. Also ich weiß nicht, was solches die Frage soll. Ja, ich denke, dem schließen wir uns alle an und wir können zur nächsten Frage übergehen. Genau, und ich würde erneut bitten, auch jetzt in Zeile 51 diese Anmerkungen zu lassen. Wenn jemand nicht ans Mikrofon gehen möchte, dann schreibt er Fragen rein und die werden dann im Übrigen auch nicht weiter kommentiert. So, dann sind wir in Zeile 52. Wie geht es weiter mit Aktionen, Flyern, Bildern etc. gegen VDS? Also alles, wofür in zwei Bufo-Sprechstunden Ideen gesammelt wurden, hatte Hermi auf Twitter geschrieben und sie meinte, sie kümmert sich. Wie weit ist das Ganze gegoren? Melanie MP fragt das. Naja, zum Thema Aktionen gegen Vorratsdatenspeicherung hat Secor, glaube ich, gerade einiges dafür erzählt. Ansonsten ist es halt immer so eine Sache, wenn Ideen an uns herangetragen werden, heißt es noch lange nicht, dass man genug Kapazitäten, Ressourcen und Zeit hat, das Ganze auch umzusetzen. Deswegen wäre es halt toll, wenn wir zu jeder Idee oder zu jedem Kampagnenvorschlag direkt noch irgendjemanden hätten, der dabei hilft, das irgendwie umzusetzen. Die Sache mit den Fotos ist zum Beispiel eine coole Sache. Wir haben ja diesen Flickr-Account von der Partei, wo einige Fotografen sehr emsig Bilder sammeln. Das Problem ist nur jedes Mal, wenn man ein einzelnes Foto zu einem bestimmten Thema sucht, muss man dann ungefähr eine Bilddatenbank von etwa über 2000 Bildern durchsuchen. Das ist etwas suboptimal und deswegen würde ich jetzt gerne hier einen kurzen Werbeblock für die SG Foto einschieben. Die sucht nämlich noch Menschen, die Bilder sortieren, Bildredaktion machen und so weiter. Warst du schon mit dem Werbeblock? Ja. Achso, ich dachte, da würde jetzt noch ein Jingle gesungen werden oder so. Das lassen wir lieber. Okay, gut. Machen wir weiter mit der Fragezeile. Moment, ich muss mal gucken. Ich schaue zu selten aufs Saalmikro. Nein, da steht wieder keiner. Zeile 53. Es wurden auf der Marina Kassel Satzungsänderungen diskutiert. Um was ging es genau? Bis wann werden die Vorschläge veröffentlicht? Tja, das tut mir leid. Das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht wirklich intensiv beschäftigt habe. Das hat sich Carsten, oder darum kümmert sich Carsten. Ich weiß allerdings, oder ich habe, glaube ich, zumindest kann ich mich dunkel erinnern, eine Mail gelesen zu haben, wo drin steht, dass sie jetzt zügig ins Wiki gestellt werden sollen, damit tatsächlich auch eine Diskussion über die Anträge möglich ist. Also ich würde mal sagen, spätestens bis zum 26., glaube ich, da läuft die Frist ab, müssen sie dann entsprechend auch eingereicht sein und dementsprechend wird spätestens im Laufe der Woche erfolgen. Okay. Gut, dann haben wir in Zeile 53, der kommende Parteitag ist offenbar ein Wahlparteitag. Wichtig ist aber auch, endlich die Struktur der Partei anzugehen. Was ist mit BEO, SMV oder wie auch immer? Die Basis will endlich mitbestimmen. Ausrufezeichen. Jo, wir haben tatsächlich einen Bundesparteitag über 2 Tage. Ich habe die Hoffnung, dass die Vorstands- und Schiedsgerichtswahlen in einem einigermaßen vernünftigen Zeitraum abgearbeitet werden können und danach werden Anträge behandelt, die bis dahin eingegangen sind oder beziehungsweise die rechtzeitig eingereicht wurden, welche auch immer das dann sind. Also die Basis will endlich mitbestimmen, ist ein interessanter Hinweis an der Stelle. Die Basis kann mitbestimmen und zwar mit Hilfe von Anträgen zum Bundesparteitag. Gut, gibt es weitere Anmerkungen dazu? Ich hätte eine Frage dazu, ja. Sofern, ich habe jetzt keinen Überblick über die Antragslage, wie viele das schon sind, sofern sich abzeichnen sollte, dass es mehr werden, als wir abarbeiten können, oder sofern es aus dem Parteitag dazu kommen sollte, weil wir, weil die Vorstandswahlen dann doch länger dauern, als man sich das irgendwie wünscht, wie wird dann die Reihenfolge der Anträge, die beraten oder beschlossen werden sollen, dann bestimmt? Das wäre jetzt eine hervorragende Frage an die Antragskommission. Da könnte Michael Auskunft geben, aber ich glaube, der hat hier Probleme mit seiner Sprechqualität. Mir reicht es auch, wenn das die Tage einfach nochmal kommuniziert wird, aber dass da einfach vielleicht nochmal irgendeine Stellungnahme von euch oder von der Antragskommission, wie dann vorgegangen wird, das fände ich ganz gut. Okay, ich kläre das mal. Okay. Gut, dann kämen wir zur Zeile 54. Umlaufbeschlüsse, sind die jetzt nur für die Vorstandsmitglieder einsehbar? Nein, bis auf wenige Ausnahmen, und zwar die, die auf privat gestellt sind. Und das betrifft in der Regel Personalentscheidungen und Ähnliches. Alle anderen sind nach wie vor öffentlich und können im Redmine gesehen werden. Okay, Zeile 55. Sind die von der MK15, also Marina Kassel, für die Bundestagswahl 2017 kommunizierten Themen final? Da steht hier bereits beantwortet. Weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht helft ihr mir mal auf die Sprünge. Nein, die sind meines Erachtens noch nicht final. Das ist das Ergebnis dieser Umfrage, die wir gemacht haben, um rauszufinden, was unsere Mitglieder gerne hätten als Themenkomplexe. Und das ist das, was ich im Augenblick als sinnvoll erachte. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich da nicht noch durchaus irgendwie was ändern kann. Okay. Dann schaue ich wieder aufs neue Zahlmikro. Nein, da ist niemand. Dann kämen wir zur Zeile 56. Die Frage, könnte das PÖA-Team doch die Wichtigkeit von Google News für die Piraten klarstellen und Grundanfordern erläutern? Diese Frage würde ich mit eurem Einverständnis verweisen auf das Mumble der PR, der Bundes-PR am kommenden Montag. 19.30 Uhr bis 20 Uhr ist reiner Orgafu. Und von 20 bis 21 Uhr ist die Redaktionssitzung. Die Frage richtet sich an das Team und nicht an den Bufo. Natürlich, wenn ihr dazu auch sagen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Hättet ihr noch was dazu zu sagen? Ja, die Richtigkeit. Na gut, nächste Woche. Okay, dann machen wir weiter mit Zeile 57. Was ist denn die Idee mit dem sogenannten kleinen BPT, die auf der MK15 erörtert wurde? Ich glaube, das würde trotz Sprachqualität ich beantworten müssen. Das war eine Idee, die ich erstmal zur Diskussion gestellt habe, habe da auch Anregungen bekommen. Jetzt vor dem Bundesparteitag passiert dort ohnehin nichts mehr, weil ich mich um die Orga vom BPT kümmern muss. Und danach schaue ich mal, wann und wie ich das wieder aufnehme. Wenn Leute mitarbeiten möchten, einfach E-Mails schicken und ein bisschen in Geduld fassen. Okay, dann kommt in Zeile 58... Entspricht es der Wahrheit, dass es sich nur um ein SPD-Büro gehandelt hat, welches am Wochenende sowieso unbesetzt war? Und warum koaliert man in Köln mit Rot-Grün, wenn die SPD doch eine Verräterpartei ist? Nö, soweit ich weiß, war das Büro nicht leer, sondern hat der Konvent tatsächlich dort stattgefunden. Und es waren auch eine ganze Reihe von SPD-Mitgliedern, die an dieser Demo beigetreten sind. Also, ich glaub, das bezieht sich auf die Demo in Kassel, oder? Das ist nur ich was habe von letzter auch keine Woche. Ahnung, auf was sich das bezieht. Das war die Fragen von letzter Woche und das bezieht sich auf die Marina. Ich gehe nicht von aus, dass wir Zeitantrag schon durch haben und dass wir jetzt, dass die wussten, dass wir auf dem SPD-Konvent sind. Also wir haben uns da in Kassel einfach aus Gag vor dieses Büro gesetzt. Ja, die Demo sollte da hinziehen, vor das SPD-Büro. Und dass wir uns da vorne hingesetzt haben, das war einfach aus der Situation heraus geboren. Und es war keineswegs irgendwie beabsichtigt, da möglichst viele SPD-Mitarbeiter vom Verlassen oder Betreten des Büros zu hindern. Insofern keine große Sitzblockade, sondern ganz einfach eine Aktion für ein nettes Foto. Okay. Und zum zweiten Teil der Frage könnte ich sagen, das ist keine Frage an den Bundesvorstand, sondern an die zwei Mandatsträger in Köln. Okay, gut, da machen wir weiter. Das ist eine Ergänzungsfrage zur MK15, Zeile 59. Wieso ist das Video von Christos auf privat gestellt? Das muss bearbeitet werden. Okay. Dann kommen wir in Zeile 61 zur Frage, ich habe gestern und vorgestern den Stream von der Marina Kassel geschaut. Am Sonntag wurde zum Schluss über Finanzen geredet. So wie ich es verstanden habe, ist die Piratenpartei komplett pleite und muss nächstes Jahr 600.000 Euro, Klammer auf, waren 600.000, Parteienfinanzierung zurückbezahlen. Wie soll das gehen? Müssen dann die Landesverbände die Summe aufbringen? Ich glaube, das ist beim letzten Mal schon mal angesprochen worden. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Also vielleicht ein Satz dazu, ohne Schatzmeister zu sein. Bisher haben wir ja es so gehandhabt, dass die Abschlagszahlungen für das laufende Jahr beim Bund auf ein Festgeldkonto, Tagesgeldkonto, wie auch immer, Konto eingezahlt wurden und erst im Folgejahr verteilt worden sind. Das heißt, die Rückzahlung müsste nach meinem Kenntnisstand vorbehaltlich der Berichtigung durch die Schatzmeister, wird die Rückzahlung durch den Bund aufgebracht werden können. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass es im Bund keine Liquidität gäbe, sondern einfach, dass das Budget so niedrig ist, weil wir eben genau dieses Geld ja aus entsprechender Vorsicht ja nicht verwenden können. Okay. Marc, das war's, oder? Jo. Okay, gut, dann machen wir weiter. Zeile 62. Stimmt es, dass die Yuppies sich vorbehalten, Leute von ihrem Mumble zu werfen und es aus dem Grund nur auf ihrem Server abhalten wollen? Da würde ich sagen, machen wir das mit dieser Frage genauso wie oben mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bitte die zuständigen Fragen, es sei denn, der Bufo möchte hierzu auch noch was sagen. Ich habe keine Ahnung. Sollte man sie bitte fragen. Ja, in dem Link steht so drin, also in der Einladung der Yuppies steht ja im Prinzip sinngemäß drin, dass sie sich vorbehalten, Störer aus dem Mumble zu kicken. Naja, das ist ja jetzt nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Jo. Gut, machen wir weiter in Zeile 63. Gibt es Neuigkeiten zum Status des YouTube-Accounts der Piratenpartei? Ist der wieder in unserem Besitz? Ja. Ja. Kurze Antwort. Zeile 64, mal was Politisches, sorry. Wie steht der Bufo zu Hashtag die Toten kommen? Wollt ihr die Aktion unterstützen? Das ist offensichtlich von letzter Woche. Christus hat schon was erzählt. Ich war da, Bruno war vom Landesvorstand da, es waren genügend Piraten da. Klar, ja, haben wir gemacht. Wir haben Journalisten geholfen, ja, haben wir gemacht. Okay. Dann weiter Zeile 65. Was passiert, wenn auf dem BPT der Bundesfinanzrat abgelehnt wird? Also ich glaube, damit ist gemeint, eben dieses Gremium, also eben nicht der Finanzrat in der Form, wie wir ihn schon mal hatten, sondern eben dieses Gremium aus den Landesschatzmeistern und den Bundesschatzmeistern, das über die Grundversorgung entscheiden wird, also dieser Antrag, der auf der Marina Kassel vorgestellt wurde. Und wenn der abgelehnt wird, dann wird er nicht Teil der Satzung und entsprechend wird es diesen Finanzrat in Anführungszeichen dann auch nicht geben. Das heißt, dann bleibt es eben bei der bisherigen Regelung der Verteilung der Parteienfinanzierung, die dazu führt, dass im Bund, dass der Bund chronisch unterfinanziert ist und sich entsprechend wenig an irgendwelchen Finanzierungen für Wahlkämpfe und so weiter beteiligen kann. Dankeschön. Die Irmgard möchte dazu was sagen. Ja, das ist ganz einfach. Dann gibt's halt keinen mehr, der sich darüber Gedanken macht, wie das Geld in der Piratenpartei verteilt wird und wo die Budgets hingehen und wie man gemeinsame große Sachen mal finanzieren kann. Okay, ich glaube, die Frage ist damit dann beantwortet. Und wir kommen zur vorläufig letzten Frage. Christos, wieso twitterst du Fotos von Demos, auf denen potenziell ziviler Ungehorsam ausgeübt wird mit klar erkennbaren Demonstrant Sternchen innen? Naja, erstmal bitte nächstes Mal bei mir keine Sternchen dahin schreiben, das ist mir ganz wichtig. Dann des Weiteren, warum soll ich es nicht machen? Ich fand das jetzt nicht irgendwie potenziell, wie wird da geschrieben, potenziell ziviler Ungehorsam. Sehe ich nicht so. Es war eine geile Aktion und gutes. Okay. Dann gibt es eine Nachfrage. Weil die Polizei und oder Nazis sehr großes Interesse an den Gesichtern haben könnten, wobei das, ja gut, kann man als Frage verstehen. Ich habe davon berichtet und ich sehe in keinster Art und Weise da einen Fehler drin, dass ich da Fotos gemacht habe. Mir war nicht bewusst, dass ich die in irgendeiner Art und Weise verpixeln sollte. Okay, also da sind die Standpunkte wohl ausgetauscht. Oder Grumpy, du wolltest was sagen. Entschuldige bitte, ich habe dich übersehen. Hi Bim, sorry. Christos, solltest du Probleme haben in der Meinungsäußerung oder jemand sollte dich dafür kritisieren? What the fucking fuck? Warum? Wir sind Piraten. Von daher, du machst es genau richtig. Ganz entspannt bleiben. Nicht stressen lassen. Ich bin tiefenentspannt, Grumpy. Danke dir für die Unterstützung. Danke, Grumpy, für den Beitrag. Hat zumindest mich entspannt. Noch ein Stückchen mehr. Sodass wir dann zur nächsten Frage kommen können. Zeile 69. Status Reformierung PPEU. Ja, die Frage habe ich gestellt. Ich hätte da auch besser schreiben sollen, Status Unterstützung, Reformierung der PPU. Und da im Prinzip eine ganz allgemeine, einfache Frage an den Bundesvorstand, insbesondere an SECOR. Wie wichtig findest du oder ihr die PPU und dass sie ja jetzt hier sich neu organisieren will und so? Oder ist Thema Europa in Bezug zur Piratenpartei Deutschland eher uninteressant? Ich glaube, da werde ich mich lieber äußern, weil das mein Geopunkt ist. Nö, aber ich möchte das lieber von Sieg hören. Sorry, Christos. Er ist ja hier der Oberbundesvorständler. Insofern möchte ich da ganz gerne von ihm die Resonanz hören, wie wichtig ist ihm Europa, auch für Europa steht ja im Mittelpunkt Griechenland und so weiter. Ja, und da ist natürlich die PPU ein sehr schönes Mittel, um auch da Piratenpolitik aus Deutschland auch einzubringen, die auch vielleicht auch Griechenland entlasten würde. Hallo? Also wie ich schon mal sagte, liebend gerne äußere ich mich dazu, weil es meine GO ist. PPEU wird sich Mitte Juli... Ja, aber Juli darf man sich denn hier keinen aussuchen, der auch... SECOR, okay, dann eben halt von dir. Er verabschiedet sich ja, weil ich sehr bedauerlich finde. Dann eben deine Antwort, ja, bitte. Seko ist gerade wahrscheinlich vom Server geflogen, ist gerade wieder da und dann wird der Seko was dazu sagen, gehe ich von aus. Ansonsten, wenn du eine fachliche Antwort haben möchtest, grenzt du sie auch von mir an. Okay, bin ich zu hören? Ja. Ja. Ach, sehr schön. Vielleicht zeigt die Bedeutung, die wir dem Thema internationalen grundsätzlich beimessen, die Tatsache, dass sowohl Carsten als auch Christos und ich uns regelmäßig damit beschäftigen, uns immer wieder Gedanken darüber machen, wie wir die Situation, die wir im Augenblick haben, dahingehend verändern können, dass es insgesamt von mehr Menschen positiv wahrgenommen wird. Wir waren in Prag dabei, um zu gucken, was Status Quo ist, wo wir stehen und wo es hingehen kann. Wir haben, wie gesagt, regelmäßig das Gespräch darüber, sind mit der augenblicklichen Situation nicht ganz zufrieden, wissen aber nicht, wie wir es wirklich elegant besser machen können. Das ist der Status. Und wenn es Vorschläge oder Ideen dazu gibt, immer los damit. Möglicherweise haben wir bislang ja was übersehen. Ja, dann möchte ich jetzt doch die fachliche Meinung dann nochmal hören, wenn es da noch eine oberfachliche Meinung gibt von Christos. Das ist keine oberflächliche Meinung oder eine sonst was für eine Meinung. Das ist eine ganz einfache Meinung. Und zwar, wir haben 17. Juli ein Treffen in Polen, was organisiert wird, wo es um die PPI geht und die PPU wird sich ebenfalls zusammentreffen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wann es genau ist. In Brüssel ist es, glaube ich, am 22.07. Da werden sich die Leute untereinander treffen. Und das, die Arbeit wird momentan unter anderem von Engels begleitet von unserer Seite, also Gregory. Er ist der Fachmann dafür. Den kann man zum Beispiel fragen direkt per E-Mail. Und er kann euch in jeglicher Art und Weise immer Informationen geben. Ansonsten sehen wir das natürlich als internationale Bewegung an und extrem wichtig. Dankeschön, Christos. Wir haben jetzt leicht überzogen und haben 22:02 Uhr. Mit eurem Einverständnis würde ich dann bitten, weitere Fragen dann zu vertagen bis nächsten Montag. Wenn sie wichtig genug sind, dann sind sie sicherlich noch im Gedächtnis. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei den anwesenden BUFOs und auch bei den Zuhörern. Darf auch bitten, dass ihr vielleicht das nächste Mal ein bisschen aktiver ans Saalmikro geht. Dann kommt das Ganze etwas weniger formal rüber, worüber uns alle freuen würde. Ich danke mich jedenfalls für die Beteiligung, wünsche allseits einen schönen Abend und schließe die Sitzung, und die Aufnahmen werden jetzt bitte beendet. Danke und tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.